Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25.8.0.12.8. Wir in Bayern sind ein kreatives Volk. Also zum Beispiel hat der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, ja letzthin gesagt, die Roboter müssen wir komplett öffnen, wir müssen die Firewalls und den Virenschutz müssen wir abschalten, damit die Roboter alles in sich hineinlassen und damit nicht mehr hackbar sind. Also Offenheit gegen die Hackbarkeit, das ist jetzt ein bisschen eine indische Vorstellung von dem Ganzen, aber unsere Roboter haben dann was Kreatives draus gemacht. Die haben auf einmal angefangen, eine Rumba zu tanzen. Also ich habe nicht mittanzen können, weil ich die Rumba einfach nicht beherrsche, aber ich bin deswegen kein Kulturbanause. Und deswegen sage ich zu Angie jetzt am Wochenende, wo ich die Treppe zur Roboterfabrik runterschreite: Angie, hörst du mir zu? Ich sage dir jetzt einmal ein Gedicht. Und die Angie sagt: Du sagst mir ein Gedicht, oder sag's einmal. Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. Sagt die Angie, war das jetzt holländisch oder was war das jetzt? Sie ist natürlich oft ein bisschen sehr direkt und kann auf leichte Defizite in der Aussprache herumhacken. Aber ich sage zu ihr: Frag doch mal den Roboter Robert, das ist unser Lieblingsroboter, ob er Roses are red, violets are blue richtig zuordnen kann. Robert, kennst du das? Was ist das für eine Sprache? Macht Roboter Robert seine Augen auf, also auch der hat Augenklappen, die sind so verrostet schon, aber er kriegt sie immer noch auf und dann sagt er: Was auch immer das für eine Sprache ist, das ist eigentlich ein deutsches Gedicht und es geht so, sagt der Roboter Robert. Die Rosen sind rot, das hat aber gut übersetzt. Blut kann blau sein. Was? Violets are blue. Die Kinder weinen. Na, der Sugar ist sweet. So wie wir alle sterben. Jetzt bin ich aber platt. Die Angie, warum musst du mir das jetzt am Wochenende sagen, wo jetzt gerade meine Nichte geboren ist? Da hat's natürlich auch wieder recht, die Angie. Wenn die Nichte geboren ist, dann müssen wir nicht alle gleich sterben. Und deswegen hau ich jetzt dem Roboter Robert eine auf die Birne. Robert, das sagst du nie wieder, dass wir alle sterben und die Kinder weinen. Denn violets are blue, sugar is sweet and so are you. Nicht du, sondern die Angie. Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.